Und der Satan sagt, nachdem die Angelegenheit entschieden ist: Gewiss, Allah hat euch ein wahres Versprechen gegeben, und ich habe euch etwas versprochen, es aber dann gebrochen. Und ich hatte keine Macht über euch, außer dass ich euch gerufen habe und ihr auf mich gehört habt. So tadelt mich nicht, sondern tadelt euch selbst. Ich kann euch nicht zu Hilfe kommen, und ihr könnt mir nicht zu Hilfe kommen. Ich weise es ja von mir, dass ihr mich zuvor, Allah, beigesellt habt. Gewiss, für die Ungerechten gibt es schmerzhafte Strafe.